Kapitel 70. Die Großzügigkeit der Armen verherrlicht Gott. Hier ist noch eine Geschichte, die sich in den USA zugetragen hat. Eine große Gruppe von Geschwistern aus derselben Gemeinde ging am Sonntag nach dem Gottesdienst zusammen zum Essen in ein bestimmtes Restaurant. In vielen Restaurants ist es üblich, dass sie bei einer Gruppe von mehr als 8 Personen auf der Rechnung automatisch die 18% Trinkgeld für das Personal hinzufügen. Als die Gruppe die Rechnung erhielt, waren die 18% schon automatisch vom Restaurant hinzuaddiert worden. Nachdem die Pastorin den Kreditkartenbeleg unterschrieben hatte, schrieb sie auf den Papierabschnitt, der beim Restaurant verblieb: Ich muss Gott nur 0% geben, warum muss ich euch 18% geben? Das verbreitete sich in den Nachrichten über die ganze USA, einschließlich einer beigefügten Kopie des Beleges, den die Pastorin unterschrieben hatte. Wird Gott durch so eine Haltung verherrlicht, wo er doch großzügig ist und sich um die Armen kümmert? Die Frage darfst du selber beantworten. Lass die folgenden Verse für sich selbst zu deinem Herzen sprechen. Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und er wird ihm seine Wohltat vergelten, Sprüche 19, 17. Wer freigebig ist, der wird gesegnet, denn er gibt dem Armen von seinem Brot, Sprüche 22, 9. Wer dem Armen gibt, hat keinen Mangel, wer aber seine Augen vor ihm verhüllt, der wird sich viel Fluch sammeln, Sprüche 28, 27. Der Gerechte berücksichtigt das Recht der Armen, der Gottlose aber ist rücksichtslos, Sprüche 29, 7. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein, Jesaja 58, 6-8, Hervorhebung durch den Autor. Eine segnende Seele wird reichlich gesättigt, und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt, Sprüche 11, 25. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbstständig. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen, Philipper 2, 3-4. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens, Galater 6, 9-10. Wenn diese Schriftstellen nicht laut und deutlich reden, weiß ich nicht, wie ich es noch klarer ausdrücken könnte. Wir haben eine Verantwortung für die Armen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er gab. Wir können nicht lieben, ohne zu geben. Allerdings können wir geben, ohne zu lieben. Es gibt eine gewaltige Schriftstelle, die mein eigenes Leben sehr geprägt hat. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 3, 17-18. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Die Bibel ist hier sehr deutlich: Wenn du deinen Bruder not leiden siehst, über materielle Güter verfügst und dennoch dein Herz ihm gegenüber verschließt, dann wohnt die Liebe Gottes nicht in dir. Wir müssen mit Taten lieben und nicht nur mit Worten. Warum ist die Schrift hier so klar und unmissverständlich? Gott drückt seine Liebe aus, indem er gibt. Und auch wir sollten so leben. Nur 2 Wochen, bevor das englischsprachige Buch in Druck ging, las ich eine schockierende Statistik. Ich muss gestehen, dass ich mich beim Lesen hilflos und überfordert fühlte. Ich bin mir bewusst, dass ich die in der Statistik erwähnten Probleme nicht lösen kann. Meines Wissens sind die meisten dieser subreichen Menschen keine Christen. Aber im Licht der zuvor erwähnten Schriftstellen können wir unsere Verantwortung für die Armen nicht ignorieren. Folgende Statistik. Habe ich gelesen, im Jahr 2014 besaß 1% der reichsten Menschen dieser Welt 48% des weltweiten Reichtums, was dazu führt, dass nur 52% des Reichtums sich auf die restlichen 99% der erwachsenen Menschheit verteilt. Das meiste der 52% wiederum verteilt sich auf 20% der reichsten Menschen. Und nur ca. 5,5% verbleiben für die 80% der restlichen Weltbevölkerung. Wenn diese Entwicklung so weitergeht und die Reichen immer reicher werden, wird das 1% der Menschheit in nur 2 Jahren über mehr Reichtum verfügen als die verbleibenden 99%. Vor kurzem habe ich mit einem Christen über die schreckliche Armut gesprochen, die ich in Brasilien unter Straßenkindern beobachtet habe. Seine Antwort hat mich fast noch trauriger gemacht als die Bedürftigkeit dieser armen Kinder. Er hatte einfach gesagt, es ist das Problem der Regierung. Sie muss etwas dagegen unternehmen. Als ich von dieser Person wegging, konnte ich nur noch weinen. Ich wusste nicht, welches das größere Problem war, die armen Kinder oder die Haltung dieses Christen. Wie können wir erwarten, dass eine korrupte, nicht christliche Regierung, die in ihren Herzen keine Offenbarung über die Liebe Gottes hat, durch die Armut der Menschen von Barmherzigkeit ergriffen wird? Unsere Portemonnaies werden sich erst dann öffnen, wenn wir durch die Armut der Menschen zutiefst betroffen sind. Einige praktische Hinweise. Zum Abschluss möchte ich gerne noch ein paar praktische Hinweise geben und gleich zu Anfang betonen, dass es sich hier in diesem letzten Abschnitt des Buches hauptsächlich um meine persönliche Meinung handelt. Ich werde auf ein paar Fragen eingehen, die mir über all die Jahre immer wieder gestellt wurden, und versuchen, so praktisch wie möglich zu antworten. Sollen wir Schätze auf der Erde sammeln, ja oder nein? Jesus sagt in Matthäus 6, 19, dass wir auf der Erde für uns keine Schätze sammeln sollen. Viele Christen haben mich gefragt, ob das bedeutet, dass wir keinerlei Geld ansparen dürfen. Ich möchte dir sagen, was ich über diese Schriftstelle denke. Zunächst stellt Jesus eine Verbindung her zwischen dem Geld, das wir hier sparen, und dem Geld, das wir in die Ewigkeit investieren. Jesus sagt nicht, dass Christen nicht sparen dürfen. Wie immer, wenn es um Geld geht, ist die große Frage, wie es um unser Herz steht. Warum möchtest du Geld ansparen? Machst du das, weil du weise bist oder weil du Angst hast? Lass es mich so sagen, ist etwas falsch daran, Geld zu sparen und zur Seite zu legen, weil du weise Entscheidungen triffst? Nein, absolut nicht. Ist etwas falsch daran, Geld anzusparen, weil du Angst hast, dass du in der Zukunft vielleicht nicht genug hast? Ja, ohne Frage. Die eine Entscheidung basiert auf Weisheit und Glauben, und die andere auf Furcht. Die Bibel sagt uns, wir sollen unser Vertrauen nicht auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen, 1 Timotheus 6, 17. Das griechische Wort für ungewiss erscheint nur einmal in der ganzen Bibel und es bedeutet ganz einfach ungewiss. Wenn du also aus Furcht ansparst, könntest du Probleme bekommen. Wenn die Wirtschaft um dich herum zusammenbricht, wird all dein Angespartes wertlos sein. Vor einigen Jahren sprach der Herr zu mir über Psalm 37, 25. Es heißt dort: Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen, oder seinen Samen um Brot betteln. Dieser Vers hat mich wirklich tief bewegt. Ich erinnere mich, wie ich bibellesend auf meinem Stuhl saß und zum Herrn sagte: Ich werde diese Passage von ganzem Herzen glauben, ganz gleich was in meinem Leben passieren wird. Circa ein Jahr später brach die Wirtschaft in dem Land, wo wir damals lebten, völlig unerwartet zusammen. Viele Menschen verloren ihre Häuser und ihre Arbeitsstellen. Viele christliche Dienste mussten Hunderte von Mitarbeitern entlassen. Innerhalb von 24 Stunden hatte unsere Familie fast 80% ihres Einkommens verloren. Einige unserer Freunde machten sich ernsthafte Sorgen. Uns hatte es überhaupt nichts ausgemacht. Wir konnten gut und ruhig schlafen. Wir wussten, dass nicht die Wirtschaft, sondern Gott der Allmächtige unser Versorger war. Können wir Schulden machen? Am Anfang unserer Ehe haben Debbie und ich uns entschieden, dass wir keinerlei Schulden machen würden. Vielleicht möchtest du wissen, ob ich eine Kreditkarte habe. Die Antwort lautet: Ja, habe ich. Ich habe sie aus dem einfachen Grund, weil ich damit meine Flüge online buche und sie mein Leben vereinfacht. Ich habe schon seit sehr vielen Jahren eine Kreditkarte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die Karte jemals zum Kauf von etwas benutzt habe, was ich nicht auch genauso gleich in bar hätte kaufen können. Ich nutze meine Kreditkarte und zahle nach jedem Kauf immer gleich den gesamten Betrag auf das Kartenkonto ein. Ich kaufe nichts, was ich dann in Raten abbezahle. Ich sag dir damit nicht, wie du es handhaben sollst, sondern ich gebe dir einfach nur einen Einblick in mein eigenes Leben und meine Überzeugungen. Diese Überzeugung basiert auf Sprüche 22, 7, wo es heißt: Der Reiche herrscht über die Armen, und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. Ich bin ein Sklave Jesu Christi und habe kein Verlangen, der Sklave irgendeines anderen zu sein. Und deshalb halte ich mich total aus Schulden raus. Die Bibel sagt außerdem in 5. Mose 28, 12: Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit, und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Schuldenfrei zu sein ist Teil des Segens, den Gott für uns hat. 5. Mose 28 beschreibt die ganzen Segnungen Gottes. Im gleichen Kapitel, in dem Gott die Flüche beschreibt, sagt er, dass der Fremdling unter uns höher emporsteigen und wir tiefer hinabsinken werden. Er wird uns leihen, aber wir werden ihm nichts ausleihen. Mir scheint, dass Borgen und Schuldenmachen als Fluch beschrieben werden. Warum sollte ich mich freiwillig unter einen Fluch stellen? Ich habe viele Menschen erlebt, die durch Schulden in schwerwiegende Probleme geraten sind. Wenn du etwas brauchst und es dir nicht leisten kannst, vertraue Gott, dass er dich versorgt. Schreib deine eigene Geschichte über Gottes übernatürliche Versorgung in deinem Leben. Mehrmals haben mir Leute, die wirklich etwas kaufen wollten, aber nicht das Geld dazu hatten, erzählt, dass sie Gott gebeten hatten, sich darum zu kümmern. Und dann berichteten sie mir, auf welche Weise die Versorgung zu ihnen gelangte. Sie fanden, was sie kaufen wollten, und konnten es in 10 Raten abbezahlen. So sieht Gottes Versorgung nicht aus. In diesem Fall hast du eigenständig gehandelt und dich verschuldet, um das zu bekommen, was du haben wolltest. Wenn Gott versorgt, dann zahlt er auch, und zwar nicht durch Ratenzahlung, sondern durch Einmalzahlung. Mit 16 Jahren habe ich eine meiner ersten Predigten über Sprüche 10, 22 gehalten. Der Segen des Herrn macht reich, und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Schulden fügen deinem Leben eine Menge Sorgen hinzu. Da liegt nicht der Segen des Herrn drauf. Ich bete, dass dich dieses Buch in die wahre Freiheit der übernatürlichen Versorgung hineinführt. Und ich bete auch, dass es dein Herz von jeglicher eventuell vorhandenen Liebe zum Geld freisetzt.